Genau, ich stell dich mal so kurz aus meiner Sichtweise vor, was ich bisher über dich weiß, und du darfst es dann gerne noch ein Stück weit ergänzen mit dem, was Blödsinn war oder was noch unbedingt aus deiner Sicht fehlen müsste. Also ich kenne dich als YouTuber und mittlerweile auch als Autor, auch wenn ich sagen muss, dass ich deinen Roman noch nicht gelesen habe, aber hab's mir definitiv für das Weihnachts- oder für das Winter, für die Winterruhezeit so ein bisschen vorgenommen, weil es von der Thematik her ganz interessant zu sein scheint. Und aber hauptsächlich, wie gesagt, von den ganzen YouTube-Videos, die hauptsächlich aus dem geschichtlichen Bereich kommen oder Spiele mit geschichtlichem Hintergrund. Und ja, weil ich selber auch geschichtlich interessiert bin, war es dann zwangsweise irgendwann unumgehbar, dass ich auf deine Videos stoße und war von Anfang an begeistert. Bin jetzt auch schön bei dir in dem Patreon-Club und im Steinwallens Lager. Und ja, freue mich eigentlich immer wieder auf neue Videos, guck die auch gerne mit Begeisterung an. Bin nicht so der ganz große Kommentator, dass ich irgendwelche Kommentare dazu schreibe, aber im Großen und Ganzen findet sich immer was und vor allem immer regelmäßig neuer Content bei dir, was ich sehr schön finde. Ja, was kannst du noch zu dir sagen, was uns vielleicht interessieren könnte? Oh Gott, sich selbst zu beschreiben ist immer schwierig. Also ich fand jetzt, du hast das schon ganz umfassend gemacht. Ja, das Wesentliche ist sicher die Ausrichtung meines Kanals Games and History. Fast, kleine Ausnahmen gibt es, fast nur Spiele mit historischem Hintergrund. Das ist insofern was Besonderes, glaube ich, auf YouTube damals zumindest gewesen, als ich damit angefangen habe, dass sich viele spezialisiert oder konzentriert haben auf Genres. Und das habe ich dann irgendwann verlassen und habe eher so ein Querschnittsthema gewählt, eigentlich genreübergreifend. Nun ist es so, dass die meisten Spiele mit historischem Hintergrund sind Strategiespiele. Deswegen glauben manche immer noch, ich wäre ein Strategie-Let's Player. Bin ich aber eigentlich nicht. Mich interessiert eigentlich alles, was mit Historie zu tun hat. Ich glaube, so das ganze Strategiedings ist so ein Thema, das einfach mitkommt automatisch bei geschichtlich basierenden Spielen irgendwo, was dann so einfach dazugehört mittlerweile. Ja, ist sicher das am meisten vertretenste Genre, ja. Genau. Wie bist du generell in den geschichtlichen Bereich reingerückt? Also jetzt nicht nur von den Let's Plays, sondern auch im privaten Bereich. Woher kommt dein Interesse? Gab es da irgendwann mal so einen Punkt, der für dich so ausschlaggebend war, wo du sagen würdest, das war der Moment, wo ich mich enorm oder extrem für Geschichte interessiert habe? Es gab da eigentlich keinen Knackpunkt oder so, sondern ich habe mich seit meiner frühesten Kindheit, klingt jetzt ein bisschen komisch, für Geschichte interessiert. Also ich habe ganz früh schon als junges Schulkind schon irgendwie einen historischen Atlanten irgendwie am liebsten geblättert und mir die Karten angeguckt und die Feldzüge und jede Karte einzeln analysiert und so. Das hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und da kam dann, also es war irgendwie da, ich kann das gar nicht begründen, und habe mich eigentlich die ganze Zeit über immer mit historischen Themen mit beschäftigt, ohne dass ich jetzt das irgendwie jetzt mir so richtig bewusst war. Aber das war eigentlich immer eine Leidenschaft, die ich dann irgendwann auch umgesetzt habe, indem ich das auch noch studiert habe. Und dann hat es mich erst recht nicht mehr verlassen. Ist dann irgendwann naheliegend, ja, natürlich, klar. Und wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, oder wie kam der Kontakt zu den Spielen letztendlich dann zustande? Also Spiele haben mich auch schon, also klar, als Kind interessieren mich sowieso Spiele, und ich habe von diesen Geschichtsatlanten gesprochen, und da war in mir relativ schnell, ohne dass ich damals irgendwie Computer kannte oder so, oder Computerspiele, der Wunsch irgendwie entstanden, man könnte doch so eine Art Brettspiel daraus machen, so das Römische Reich, und da gibt es so verschiedene Ressourcen und so. Das hab ich mir echt schon so entwickelt gehabt, und wie man so Armeen bewegen würde. es gab ja auch zu der Zeit, also wir reden jetzt vielleicht über die 80er oder so, da gab es ja auch irgendwie in Amerika schon so Boardgames, aber davon wusste ich überhaupt nichts. Und von Computerspielen hatte ich auch noch nichts gehört. Und dann kam dann irgendwann für mich das Zeitalter, wo ich dann meinen ersten PC hatte. Das muss irgendwie, da war ich 14 oder so, 15, Anfang, Mitte der 90er. Und da spielten dann automatisch, da habe ich dann gesehen, wow, das, was ich mir da immer gewünscht habe, das gibt's ja irgendwie auf dem PC. Ist ja fantastisch. Und dann eröffnete sich da eine ganz neue Welt. Also dann gar nicht so die 80er Jahre mitgenommen, großartig, wirklich erst in den 90er Jahren dann gestartet. So die klassischen Homecomputer wie C64 und sowas gar nicht groß mitgemacht. Na, meine Freunde hatten die, also da habe ich immer mal gespielt, aber als ich ein eigenes Ding hatte, war es dann gleich ein PC. Also ich kenne C64 wirklich gut, ich kenne auch ein Amiga 500 gut, aber das war noch die Zeit, wo man sich entscheiden musste zwischen den Systemen. Da war noch Amiga echt ein echter Konkurrent und gerade im Gaming-Bereich, der Amiga 500, das war echt eine Entscheidung damals. Macht man jetzt einen Amiga oder einen PC? Ich habe mich für einen PC entschieden. Ja, ich glaube, der Amiga hat damals auch noch relativ lange so um den Markt mitgekämpft. Es gab noch, glaube ich, bis 93, 94 sogar noch regelmäßig erscheinende Zeitschriften für den Amiga. Ja. Aber gut, langfristig konnte er den Kampf dann mehr oder weniger nur verlieren, ist natürlich klar, aber schön, dass er zumindest so lange noch mitgespielt hat, ja, finde ich auch. Wie ist es dann in Richtung Let's Plays gegangen? Klar, du hast dann wahrscheinlich für dich, schätze ich jetzt mal, so nach und nach die ganzen Spiele und Genres so entdeckt und für dich gespielt. Wann hast du dann das erste Mal und aus welchem Grund so darüber nachgedacht, das auch mit der Öffentlichkeit in Form von Videos auf YouTube zu teilen? Na, ich glaube, YouTube wurde so langsam groß, ich weiß gar nicht, 2010? Oder so, 2009, 2010, da ging es gerade so los, gerade auch mit diesen Let's Plays. Das ist noch am Anfang an mir vorbeigegangen, weil ich mich nicht für Minecraft oder so interessiert habe. Aber irgendwann habe ich dann selber begonnen, auch Let's Plays zu schauen. Vielleicht so 2011 oder so. Und zwar zuallererst die Genre oder die Spiele, die ich selber nicht sehr intensiv spiele. Also ich sag mal irgendwelche Action-Adventure oder so, wo ich die Story eigentlich ganz interessant fand. Also jetzt mal ein Beispiel wie Bioshock oder so eine Geschichte oder so, wo ich die Story eigentlich ganz interessant fand, aber ich bin nicht talentiert oder grusele mich ab und sowas bei Shootern oder so und würde das oder spiele das teilweise dann nicht, ne? Aber ich möchte trotzdem irgendwie die Geschichte erleben und habe da angefangen, Let's Plays zu gucken, einfach um zu sehen, was passiert da bei Spielen, die ich nicht spiele. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen und habe mal geschaut, was läuft denn so bei den Spielen, die ich gerne spiele. Und das war zu dem Zeitpunkt, da war ich gerade in so einer Europa Universalis 3 Phase, wobei Europa Universalis ist ja immer Thema, aber auf jeden Fall Europa Universalis 3 und hab mir angeschaut, was da so los ist. Und da gab's irgendwie vielleicht 2 oder 3 deutschsprachige Let's Player, die auch ganz klein waren, irgendwie mit 200, 300 Abonnenten vielleicht. Und die haben das auf so schreckliche Art und Weise dort gespielt, dass ich dachte, so kann man doch mein Lieblingsspiel nicht spielen und verunstalten. Das geht besser. Ja, da ging es gar nicht so sehr um die Art der Moderation. Ich meinte, das ist immer dann noch eine Geschmacksfrage. Mhm. Aber dieses, dieses hektische Rumgeklicker und dieses Powergaming und dieser lieblose Umgang mit diesem ganzen historischen Hintergrund, das hat mich total also genervt und so. Und da wollte ich das irgendwie einfach so aus Jux, habe ich mir gesagt, das kannst du auch mal probieren und habe dann angefangen, völlig naiv, völlig ahnungslos, auf was die technischen Fragen betrifft. Und habe dann einfach so wirklich ohne Ziel und ohne Sinn und Verstand eigentlich einfach mal angefangen. Ja, man merkt natürlich bei dir definitiv, also es gibt mittlerweile natürlich schon ein paar andere größere Kanäle, die sich auch mit dem Thema Strategie, Spiele, gerade zum geschichtlichen Bereich auch ein bisschen verdient machen. Aber man merkt bei dir schon ganz klar, dass das Interesse halt auch im privaten Bereich stark verankert ist und da einfach eine Leidenschaft da ist, die bei anderen zum Teil schon noch fehlt. Und deswegen, glaube ich, ist auch so ein Punkt, der dich halt ein Stück weit von den anderen auch abhebt und dass du dich eben, wie du schon sagtest, bis auf ganz wenige kleine Ausnahmen auch nur auf solche Spiele in dem Bereich auch konzentrierst. Andere, die haben zwar auch Europa Universalis und Hearts of Iron und was weiß ich alles mit im Programm, aber scheuen sich eben auch nicht davor, auch in komplett fremde Gefilde zu driften, was ja auch okay ist. Ja, genau, da will ich nochmal einhaken. Also, man muss dazu sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwie schlecht über andere Konzepte reden. Man kann es auch völlig anders machen. Also man kann eben auch ich sag mal, Powergaming interessant betreiben oder halt brillieren im Gameplay sozusagen, in dem, was das macht. Das ist so ein gewissermaßen das zweite Konzept, was man vielleicht auf YouTube betreiben kann. Pro-Gaming oder halt Storytelling. Natürlich gibt es immer auch Mischformen, aber ich will mal so die Extreme benennen. Und das kann man auch sehr, sehr unterhaltsam und gut machen. Damals allerdings, als ich angefangen habe und diese Sachen gesehen habe, da war diese Pro-Gamer, die waren dann auch noch alles, ja, bisschen traurig. Die sind auch gar nicht mehr, die existieren auch gar nicht mehr. Insofern brauche ich jetzt auch keine Namen nennen. Keiner von den aktuell relevanten Strategie-Let's Player meine ich hier. Also ich will nur sagen, es gibt einfach unterschiedliche Konzepte. Jedes Konzept hat seine Zuschauer und auch seine Berechtigung. Ja, klar, definitiv. Wenn wir eh schon beim Thema YouTube sind und weil du gerade auch so angesprochen hast von den damaligen, die sich über die Zeit hinweg nicht gehalten haben und jetzt auch nicht mehr da sind. Wie siehst du generell so die Entwicklung von YouTube? Also klar, es ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Die Abonnementenzahlen auf den Kanälen sind in die Millionen teilweise gegangen bei den ganz großen Kanälen. Mittlerweile gibt es jetzt auch so das Thema, dass die Werbeeinnahmen ein Stück weit jetzt zurückgefahren werden, teilweise bewusst, auch wenn es so nicht offiziell von YouTube, glaube ich, verkauft wird. Wie siehst du da die Entwicklung aus seiner Sicht? Ja, das ist schwierig. Also erstmal muss man sagen, ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass es YouTube gibt, weil es ist eine fantastische Möglichkeit, direkt ohne Vermittlung, ohne irgendwelche ja zwischengestalteten Medien an ja an Zuschauer, an Nutzer, an Konsumenten gewissermaßen zu kommen. Das ist eine unglaubliche Chance und man sieht es ja an ganz vielen Beispielen, dass es auch funktioniert. Also, dass man auch ganz klein anfangen kann und tatsächlich groß und relevant werden kann. Das ist wirklich was Tolles. Das ist auch eine Revolution im Medienbereich, muss man mal sagen. Ich habe auch ein bisschen Einblick in den Buchmarkt und da ist es bis heute eigentlich nicht möglich, ohne die etablierten Player im Buchhandel, im Großhandel, in den Feuilletons irgendwie an Leser zu kommen. Und insofern sind halt diese ganzen neuen Medien, die sozialen Netzwerke erstmal eine wirklich tolle Chance. Natürlich, wie immer bei einer tollen Technologie, kann es missbraucht werden, gibt es Probleme, Leute, die es ausnutzen und so weiter und so fort. Ich bin da grundsätzlich eigentlich gar nicht irgendwie so pessimistisch oder hyperkritisch. Am Ende, ich glaube, also vielleicht machen wir es mal an dem Beispiel dieser aktuellen Diskussion um die Werbeeinnahmen. Es ist ja nicht so, dass die Werbeeinnahmen irgendwie reduziert werden oder kleiner werden, sondern es werden halt irgendwie anders, die Werbung wird anders verteilt und damit auch die Werbeeinnahmen. Ich kann erstmal den Ansatz von YouTube verstehen, dass sie Leute Videos ausschließen wollen, wo ihre Werbekunden sagen, davor wollen wir keine Werbung laufen haben. Das ist erstmal völlig legitim, wie ich finde. Das Problem ist halt natürlich, wie sie das jetzt machen, wie es konkret umgesetzt wird, wie der Algorithmus funktioniert, das, ich brauche jetzt keine Beispiele nennen, wer das verfolgt, weiß, was ich meine, das schießt Blüten. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn Schwachsinn und vulgärer Kram und so primitiver Zeug, wenn das keine Einnahmen bekommt oder weniger Einnahmen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Man kann das Kind auch mit dem Bade ausschütten. Ich selbst muss sagen, bin auch betroffen durchaus von diesen Demonetarisierungen, aber das sagen die meisten nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass man einfach eine manuelle Prüfung beantragt und das klappt bei mir fast zu 100%. Ich glaube, es gibt kein einziges Video von mir, das am Ende dann demonetarisiert geblieben ist. Das Problem ist natürlich, dass es in den Tagen, den ersten Tagen nach Start des Videos sind natürlich die interessantesten Tage, was die Aufrufe betrifft. Wenn einen da die Demonetarisierung trifft, ist es ärgerlich. Aber am Ende, also meine Videos sind eigentlich am Ende nicht betroffen. Und ich kann mich auch über irgendwie reduzierte Werbeeinnahmen nicht beklagen. Also das wird sich einspielen. Ich bin da eher optimistisch, ehrlich gesagt. Okay. In dem Zusammenhang schon mal auch dich mit dem anderen Portal oder einem der anderen Portale in diesem Vidme beschäftigt und da mal darüber nachgedacht, eventuell doch, sollte das mit den Einnahmen weiter zurückgehen, eventuell doch zu wechseln? Ja, also ich habe es mir natürlich angeschaut und sieht auch erstmal technisch gut aus. Die Frage ist halt, ich glaube halt, diese sozialen Netzwerke funktionieren ehrlich gesagt nur durch ein Monopol, weil man natürlich, das ist ja ihr großer Reiz, dass man quasi alles auf einer Plattform hat. Sei es, also es gibt dann halt unterschiedliche Ausrichtungen, Facebook, Twitter oder halt eben YouTube, aber jede Plattform ist irgendwo spezialisiert auf was und da haben sie gewissermaßen Monopolcharakter und das ist eben ihre Stärke, weil man auf einer Plattform eben alle seine Abos sehen kann, alle Videos, für die man sich interessiert, das ist unfassbar komfortabel. Und insofern glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass YouTube ersetzt werden kann durch viele kleine, verschiedene Plattformen, höchstens durch eine wirklich andere Konkurrenzplattform. Ob die dann besser ist oder ob die nicht vor den gleichen Problemen stehen wird, irgendwann, ja, da stellt sich mir die Frage. Natürlich beobachte ich das sehr genau und kann gut sein, dass man auch mal irgendwo mehrere Standbeine hat. Das ist, also ich will da nichts ausschließen, aber im Moment sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass das nötig ist. Ja, ich glaube, der Großteil der YouTuber geht ja im Moment eh davon aus, dass es sich nur um einen kurzzeitigen Hype handelt und der dann ja spätestens in ein paar Monaten sich wieder beruhigt hat. Trotzdem gehen natürlich die meisten rüber, legen sich vorsichtshalber doch mal den Account mit ihrem Namen an, einfach um sich abzusichern, was ja auch okay ist. Und ob es dann wirklich so kommt, werden wir erst in 1, 2, 3, 4 Monaten oder auch vielleicht erst in einem Jahr sehen wahrscheinlich. Ja. Wenn wir gerade schon bei anderen Portalen sind und so weiter, in Richtung Livestreams, hast du dir da mal Gedanken gemacht, ob du, für den Fall, dass ich es verpasst habe und du es schon machst, ist natürlich was anderes, aber mir ist es bisher noch nicht zu Ohren gekommen, dass du auch einen Livestream machst. Wäre das auch noch eine mögliche Variante, irgendwann mal dort einzusteigen, über Twitch zum Beispiel? Ich habe ja bei Patreon so eine Crowdfunding-Kampagne und da habe ich so bestimmte Ziele definiert, bei wie viel Unterstützungshöhe ich was neu einführen oder umsetzen möchte. Und da habe ich gerade eine Stufe überschritten. Es wird da Neues kommen, aber ich habe die nächste definiert und das wird tatsächlich Livestreams werden. Ja. Also das ist zumindest in der Zukunft möglich, wenn wir da hinkommen bei Patreon. Also ich habe mich davor bisher immer so ein bisschen gescheut, weil der Charakter meiner Videos oder der Art und Weise, wie ich Let's Plays mache, ist eben nicht so richtig Livestream geeignet. Das könnte ich jetzt ausführlich erklären. Ich lasse es mal. Livestreams sind irgendwie anders als klassische Let's Plays, die versuchen, eine Geschichte zu erzählen, so wie ich das mache. Aber ich habe jetzt, glaube ich, eine Idee, wie man das umsetzen könnte. Also übertitelt habe ich das als Herrenabende. mit Zigarre und Whisky und ich stelle mir dann eher etwas gemütlicheres vor, wo man jetzt nicht als jemand, der jetzt spielt, live in unglaublichen Stress verfällt, sondern halt in Ruhe Dinge machen kann, zusammen mit der Stream-Community und vielleicht einfach auch mal das Spiel beiseite lassen kann und über bestimmte Sachen einfach mal quatschen kann. Also eher so ein ruhiger Livestream ab. So stelle ich mir das vor und wo ich mir ziemlich sicher bin, ich werde die nicht 1:1 irgendwie dann einfach bei YouTube hochladen. Im höchsten Falle irgendwelche Ausschnitte, wenn es mal passt. Aber es soll schon ein besonderer, einmaliger Abend sein. Ich will das nicht dann irgendwie zweifach verwerten. Das ist auch eine Sache, die mir eigentlich nicht so ganz gefällt bei anderen. Ja, könnte mir gut vorstellen, dass das bei den meisten Zuschauern gut ankommt, weil mir geht es ja im Prinzip nicht anders. Es gibt ja auch so ein paar Fragen, die mir, seit ich deine Videos anschaue, immer so unter den Nägel gebrannt haben und deswegen auch heute mit unter anderem die Chance für mich natürlich zumindest, meine Fragen loszuwerden und wenn es dafür dann noch einen Livestream gibt, wo die anderen Zuschauer eben auch ihre Fragen an dich stellen können, ist das mit Sicherheit eine super Sache, die tollen Anklang finden wird. Bin ich mir definitiv sicher, ja. Ja, mal sehen. Wenn wir mal wieder zurückgehen zu den Spielen nochmal, mit welchem Spiel hat für dich das ganze Strategie-Genre so im Prinzip angefangen? Was hat dich, oder wo hast du das erste Mal so richtig Blut geleckt? Kannst du dich noch dran erinnern? Also das erste Strategiespiel, was ich sehr, sehr, es gab mehrere, also es gab ein heute unbekanntes, ich glaube, das kennt kaum jemand noch, History Line 1914 bis 1918. Das war ein Hexfeld-Rundenstrategiespiel im Ersten Weltkrieg. Sensationell. Ja, richtig gutes Spiel. Ja. Dann in dem Zuge habe ich dann auch Battle Isle gespielt, die ersten beiden Teile. Und dann war, glaube ich, das nächstgrößere oder das, was wirklich dann mich sehr beeindruckt und geprägt hat, waren die Civilization-Spiele. Also sowohl den ersten Teil habe ich gespielt, als auch dann den zweiten Teil, den besonders intensiv. Da gab es dann die historischen Szenarien, wo man dann das in diesem Römischen Reich in Antike spielen konnte. Das war ganz, ganz toll. Also das hat mich wirklich geprägt. Also das waren so das war echt die Einstiegsdroge. Hm. Ja, weil du gerade History Line erwähnt hast, ist so tatsächlich eins meiner, wenn nicht sogar das erste Strategiespiel, das auch ich gespielt habe. Das war damals auf einer Diskette der PC Games als Demo-Version. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Level-Begrenzung war oder einfach nur eine zeitliche Begrenzung. Auf jeden Fall hatte ich das damals von meinem Onkel noch bekommen und das erste Mal ein neues Spiel auf einer Diskette gehabt. Und es war für mich auch so der Einstieg damals. Deswegen ganz lustig, dass du das jetzt erwähnt hast. Ich glaube, da haben viele noch die Erinnerungen daran. Ich kann vielleicht hier ein kleines Geheimnis verraten. Ich plane, ich weiß nicht, ob es technisch geht, aber ich plane als 10 Millionen View-Special so ein kleines Mini-Let's Play mit dem Spiel. Oh, perfekt. Also werde ich auf jeden Fall reingucken. ja, also man merkt ja, wie ich schon gesagt habe, die Leidenschaft ist bei dir definitiv da. Das kommt in den Videos auch rüber. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann vielleicht auch mal der Spaß nicht mehr so da ist, dass du irgendwann sagst, okay, ich will jetzt eher für mich spielen, ich habe keine Lust mehr, das jetzt auch mit anderen zu teilen, meine Gedanken jedes Mal mitzuteilen. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch mal so eine Phase, ich glaube 2013 war das oder so, wo du mal eine kurze Pause hattest. Denkst du, die kann irgendwann wiederkommen? Also passieren kann sowas immer, ne? Das kann man ja nicht wirklich ausschließen. Damals war es eine spezielle Situation, weil ich das wirklich sehr, sehr nebenbei machen musste, weil ich zeitlich stärker anders eingebunden war. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Jetzt bin ich freiberuflich tätig und YouTube ist Hauptteil meiner freiberuflichen Tätigkeit geworden. Mhm. Und dadurch ist das, ja, damals, das ist ja schon lange her, da hatte ich mir das nicht so richtig zugestanden, als irgendwas, wie soll ich sagen, Ernsthaftes, Seriöses, klingt jetzt ein bisschen komisch, so dass ich es immer so abgeklemmt habe, wie ganz früh oder spät abends gemacht und das hat einen unter Stress gesetzt, so, ne, und dann bin ich da irgendwie, habe ich mal die Reißleine gezogen. Heute ist die Situation anders, aber natürlich, ich habe schon viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht und es kam immer irgendwann der Punkt, wo irgendwas mir langweilig wurde. Also das kann durchaus passieren, aber ich merke hier, ich mache das ja jetzt auch schon jetzt so intensiver, jetzt auch schon 2 bis 3 Jahre. Ich merke hier, die Gefahr, dass es langweilig wird, ist extrem viel geringer, weil, klingt komisch, aber mit jedem Spiel kommt ja eine neue Herausforderung, neues Abenteuer, neue Geschichten. Man kann sich wieder mit anderen historischen Themen befassen. Es ist unglaublich abwechslungsreich. Und insofern, ich habe noch unglaublich viele Pläne. Ich habe eine Liste mit History Games, die ich so verfolge. Da sind jetzt 70 Spiele drauf, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren erscheinen werden. Das glaubt man gar nicht. Also das ist unglaublich, unglaublich viel, was da geschieht im Moment. Und insofern, ja, bin ich also noch voller Tatendrang. Mhm. Bei den 70 Spielen, die auf deiner Liste stehen, hast du eins, das du ganz oben siehst, auf das du dich am meisten freust? Das ist schwierig. Also ich freue mich am meisten auf das Spiel, an dem Paradox arbeitet, aber noch nicht angekündigt hat. Und ich weiß es natürlich auch nicht, was das sein wird. Aber die Paradox-Spiele sind schon Kernbestandteil so meines Kanals und so. Insofern wird das die größte Sache. Und ich hoffe ja insgeheim, dass vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sie mit einer Ankündigung um die Ecke kommen. Und dann wird es noch mal ein halbes Jahr dauern oder so, ein Dreivierteljahr, bis es dann rauskommt, schätze ich mal. Also darauf freue ich mich jetzt schon. Und ansonsten freue ich mich sehr auf Kingdom Come Deliverance. Dieses große AAA, so muss man es inzwischen, glaube ich, bezeichnen, auch wenn es ein Indie-Studio ist. AAA-Rollenspiel, was erstmals also einen völlig historischen Hintergrund hat und wirklich neue Wege geht, das ist was absolut Besonderes. Mhm. Und da Rollenspiel sowieso neben Strategiespielen mein Lieblingsgenre, freue ich mich eigentlich sehr, sehr wahnsinnig auf dieses Spiel. Ja, ja, ich glaube, Februar 2018 ist, glaube ich, das endgültiges Release-Datum, wenn ich es richtig weiß. Genau, genau. Mit sensationeller Grafik. Ich verfolge da auch die Beta immer regelmäßig, gucke ich mal wieder rein. Und also ist definitiv, wie du schon sagst, mal etwas komplett Neues, weil es eben auch, ich muss wirklich sagen, zum Glück endlich mal ohne Magie, Drachen und die ganzen typischen Genre-Dinge auskommt und einfach sich nur auf grundsoliden historischen Daten irgendwo aufbaut. Bin auch gespannt, ja. Ursprünglich wollten wir unser Interview, das wir jetzt gerade machen, ja auf der Gamescom machen. Da hattest du für deine Zuschauer so die Möglichkeit angeboten, dass sie sich da mit dir treffen können und mit dir ein Bierchen trinken auch. Hat bei uns beiden leider nicht geklappt, weil ich erst am Freitag dann auf der Gamescom war. Wie hast du die Messe dieses Jahr wahrgenommen im Vergleich auch zu den Jahren davor? Wie ist die Entwicklung in deinen Augen die letzten Jahre vonstatten gegangen und was schätzt du, in welche Richtung wird es noch gehen, auch wenn es jetzt ein paar Fragen auf einmal waren? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin kein wirklicher Messe-Experte und fühle mich auch in diesem Zuschauerteil nicht sehr wohl. Also man muss wissen, die Messe ist geteilt, es gibt so einen öffentlichen Bereich, der riesig laut und bunt ist und es gibt so einen Fachbesucherbereich, der wo es ein bisschen ruhiger zugeht, wo gewissermaßen fast die gleichen Firmen alle nochmal stehen, bloß ohne die knallige Werbung und man halt so Termine macht als Journalist und Fachbesucher und sich Sachen zeigen lassen kann. Da bin ich immer und ja, und das Zweite ist, ich bin halt extrem fokussiert da auf der Gamescom. Ich mache also wirklich nur Termine zu Games, die für meinen Kanal relevant sind, also zu Spielen mit historischem Hintergrund. Und ja, insofern kann ich da jetzt auch keine wirklich ehrliche Einschätzung jetzt der Messe und dem ganzen Business geben. Ich kann nur sagen, was diese Games mit historischem Hintergrund betrifft, es gibt immer mehr davon. Also das Thema Geschichte in Spielen so als Grundlage einer Geschichte, das wächst. Also es gibt immer mehr davon, wobei das auf der Messe vielleicht gar nicht so richtig deutlich wird. Das sind jetzt eher Erkenntnisse, die ich durch meine Liste habe oder meine Recherchen im Hintergrund. Die Messe ist eigentlich so wie letztes Jahr für mich gelaufen, bloß mit anderen Spielen. Also ich kann da eigentlich kein wirklich irgendwie aufwärts oder abwärts bestimmen. Es sind einfach andere interessante Spiele da. Für mich war es genauso ergiebig eigentlich wie im letzten Jahr. Interessant oder lustig und wirklich, also zumindest was meine Gedanken so anbelangt, sehr treffend fand ich deinen Tweet, den du, ich glaube, direkt nach der Messe oder sogar auf der Messe noch veröffentlicht hast, in dem du geschrieben hast, wenn dich jemand als Influencer betitelt, dann geht bei dir irgendwie gehen dir die Schotten dicht oder so ähnlich in die Richtung. Fand ich sehr sympathisch, weil ich auch, also das Wort generell kann ich nichts damit anfangen und zeugt von so ein bisschen von der ganzen Entwicklung, finde ich, so die letzten Jahre, wo das Ganze hingegangen ist. Die erste Zeit waren die YouTuber so wirklich so eine Hobbygruppe mehr oder weniger, die aus Spaß und der Freude ihre Videos veröffentlicht haben und mittlerweile wird das Ganze halt doch deutlich mehr finanziell getrieben, Geschäfte werden gemacht und so weiter. Und ich finde, das ist so eine Sache, die man auf der Gamescom immer ganz gut merkt, dass es schon in vielen Bereichen nur noch ums große Geld geht, wenn ich mir dann zum Beispiel jetzt Gronkh angucke, wenn der seinen Termin da draußen hat und da gibt's dann Schlangen, die sind, keine Ahnung, 100 Meter lang und da stehen 400-500 Leute nur, um ein Foto mit ihm zu machen. Ist schon extrem, wie sich alles verändert hat, finde ich. Aber nicht nur auf der Gamescom, klar, auch in anderen Bereichen. Ja, das stimmt. Also, wobei, ich meinte, am Ende, wie soll ich sagen, ich bin natürlich Teil des Business irgendwo, ne? Das braucht man sich ja nichts vorschwindeln. Und natürlich beeinflusse ich ja durch meine Videos auch, also beeinflusse, jetzt mal ganz neutral bezeichnet, die Zuschauer. Also es ist schon im hohen Maße so, wenn ich ein Spiel zeige, vielleicht auch was jetzt unbekannt ist, ein Indie-Spiel ist, dann hat das wirklich sehr, sehr starke Auswirkungen auf den Verkauf teilweise dieser Spiele. Schon in meiner Größenordnung ist das gerade für so einen Nischenbereich sehr, sehr relevant. Und Ja, insofern, das wissen natürlich auch die Publisher und die Entwickler, insofern wird man da auch ganz schön hofiert als YouTuber, ohne dass die, ich sag mal, die den Anstand haben und guten Geschmack haben, nennen einen nicht Influencer, aber sie denken es genauso. Das ist einfach so. Man muss halt für sich irgendwie da so eine Balance finden. Ne? Also man darf natürlich, wie soll ich sagen, man sollte halt nicht seine Linie und seinen Geschmack irgendwie verraten. Also Spiele zeigen, die man eigentlich sonst nicht spielen würde, da ist dann für mich eigentlich die Grenze erreicht. Also das würde ich nicht machen. Hm. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich exklusiven Zugang habe oder Preview-Keys bekomme von den Entwicklern, damit ich vorher Spiele antesten kann oder Spiele auch zeigen kann, bevor sie rauskommen. Das ist natürlich ein Privileg, was ich dann schon gerne nutze. Also das halte ich noch für akzeptabel. Ja, und gerade für YouTuber wie dich jetzt zum Beispiel, die, wie du auch schon sagst, durch die Videos oder durch YouTube im Allgemeinen einen Großteil ihrer freiberuflichen Einnahmen generieren, ist es natürlich auch ein Stück weit wieder ein kleiner Vorsprung gegenüber anderen, weil du eben auch viel früher vielleicht Material senden kannst und zeigen kannst, was wieder mehr Zuschauer bringt und dadurch wieder mehr Werbeeinnahmen generiert. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, wie das Ganze zustande kommt und das die ganzen YouTuber auch darauf angewiesen sind, sowieso. Ich wollte nur damit sagen, dass es halt immer mehr wird und die ganze Blase immer größer wird, in der sich das ganze Business mittlerweile so aufhält. Mhm. Wenn wir gerade beim Thema Influencing sind, beeinflusse doch mal einen Einsteiger wie mich. Ich hatte es auch mal in deinem Forum geschrieben, dass ich lieben gern da immer deine Videos verfolge und eigentlich auch gern Strategiespiele spielen würde, aber mir fällt es wirklich enorm schwer, gerade bei den Spielen, die du vorstellst, so einen Einstieg zu finden. Mein geschichtliches Interesse gilt hauptsächlich so der Zeit des Zweiten Weltkriegs ungefähr und dann war ich natürlich von Hearts of Iron 4 total eingenommen und hatte da auch probiert, einen Einstieg zu finden, glaube insgesamt 4 Mal oder so. Und es hat jedes Mal so an der Komplexität des Spiels selber ist es gescheitert. Gibt es irgendein Spiel, das du einem Einsteiger empfehlen würdest, mit dem er möglichst flach, mit einer flachen Lernkurve in Strategiespiele reinkommt? Oder ist es einfach eine Sache, die Spiele mit sich bringen, dass es einfach schwer und kompliziert ist? Oder braucht man einfach nur Ausdauer? Vielleicht kann natürlich auch sein. Oder sind Paradox-Spiele vielleicht eher was für Fortgeschrittene? Also, wenn es jetzt wirklich um den Einstieg in das Genre Strategiespiele geht, würde ich in der Tat erstmal nicht Paradox empfehlen, weil die doch einen Komplexitätsgrad haben, der weit über dem Durchschnitt der anderen Spiele sind. Es gibt noch weitaus kompliziertere Spiele, muss man auch dazu sagen. Oh. Paradox hat sich da auch positiv entwickelt, was sozusagen Transparenz ihrer Spielmechaniken betrifft. Da waren sie früher viel, viel schlechter. Heute gibt's eigentlich zu allem Tooltips, die relativ genau alles erklären, wenn man einmal das Grundprinzip verstanden hat. Aber dennoch erfordert das halt, erst bei Paradox-Spielen gerade, erfordert es einfach ein Maß an Zeit und Willen, sich mit diesen Dingen im Detail zu befassen, ohne dass es jetzt einen großen Fortschritt gibt, der für viele Durchschnittsspieler einfach, da schalten die aus. Also man muss wirklich erstmal, wenn man sich jetzt wirklich mit Paradox-Spielen beschäftigt, muss man ganz ruhig sich erstmal jedes Detail durchlesen, alle Tooltips durchlesen, ganz langsam anfangen. Also man muss wirklich 10, 20 Stunden rechnen, ehe man mal so die Grundprinzipien verstanden hat. Und dann eben beginnt es so langsam, dass man in die Tiefen einsteigt. Also insofern für einen Einsteiger in Strategiegenre würde ich Paradox nicht empfehlen. Jetzt ist halt die Frage, es gibt natürlich unterschiedliche Subgenres, ne? Also wenn ich jetzt so an Runden- und Globalstrategie denke, würde ich tatsächlich Civilization empfehlen. Auch wenn der 6. Teil, ja, mich noch nicht 100%ig glücklich macht, aber da gibt es ja auch einen guten 5. und einen guten 4. Also ich finde, Civilization hat ist sozusagen nach wie vor durchaus anspruchsvoll zu meistern, aber hat gerade auch durch die Einstellungsmöglichkeiten bei den Schwierigkeitsgraden halt ein großes Spektrum. Und ich finde, man wird auch am Anfang nicht überfordert. Man beginnt ja bei Null. Das ist immer eine schöne Situation eigentlich, bei Null zu beginnen, weil die Komplexität dann gering ist. Und dann wird die Welt langsam größer und die Komplexität auch. Also ich würde eigentlich zu Civilization raten, wer jetzt wirklich so in Globalstrategie einsteigen möchte. So, wenn man jetzt so an Aufbaustrategie denkt oder so, dieses Aufbaugenre, da würde ich zum Beispiel so die älteren Anno-Teile empfehlen, Anno 1404, das ist sehr schön gemacht. Wenn man die Kampagne dort spielt, wird man sehr schön an die Mechaniken herangeführt. Das ist auch ein sehr, sehr gelungenes Spiel, was auch noch schön anzusehen ist, auch mit einem historischen Hintergrund. Ja, also, und wenn man jetzt, gerade wie du sagst, du bist Freund von Zweiten Weltkrieg-Thema, ich sag mal Globalstrategie, so im Sinne von hat, fällt mir nicht wirklich was Besseres oder Gutes ein. Es gibt ein paar andere Sachen, aber die sind, kann ich eigentlich nicht empfehlen. Aber wenn man jetzt so im Bereich der Rundentaktik geht, dann gibt's schon gute Spiele, die auch nicht wirklich so schwer zu verstehen sind. Also das zum Beispiel Panzerkorps ist ein sehr, sehr gutes Spiel, meines Erachtens, mit einer relativ simplen Regelmechanik, die man relativ schnell versteht und dann einfach durch verschiedene Szenarien man durchgeht und ja, dann auch mit einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad dann irgendwann konfrontiert wird. Aber das ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Strategiespiel, was schnell zu verstehen ist. Ja, gerade bei Anno teile ich voll deine Meinung. Und Panzerkorps habe ich, glaube ich, auch tatsächlich irgendwo in meinem Steam-Account, der leider schneller anwächst, als ich irgendwas spielen kann, weil durch Zeitschriften und sonst irgendwas kommt ständig Codes dazu. Aber irgendwo habe ich das, glaube ich, auch mit drin und ist mittlerweile auch auf meiner To-Do-Liste drauf. Abschließend vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt am Wochenende erst eingefallen ist, beziehungsweise letztes Wochenende, da war mein 13-jähriger Neffe hier bei mir zu Besuch und er ist begeisterter Computerspieler und hat jetzt auch ganz stolz mir seine ersten beiden Videos auf YouTube gezeigt und da haben wir ein bisschen geguckt und so die typischen kleinen Anfängerfehler, die jeder macht mit Qualität und so weiter. Generell glaube ich aber, es gibt viele Leute, gerade wenn sie auch deine Videos anschauen, die vielleicht auch Lust dazu bekommen, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen. So aus deiner Vergangenheit, aus deinen Anfangstagen, welche Tipps würdest du vielleicht Spielern geben, die heute auf die Idee kommen, ja, ich will auch einen eigenen Kanal haben. Und ja, was gibt's für Tipps, die du denen einfach mitgeben kannst? Oh, ich lasse mal den ganzen technischen Kram weg, weil das kann man sich irgendwie auch anlesen oder bei anderen Tutorial-Videos sich anschauen. Das ist, glaube ich, brauchen wir hier nicht besprechen. Man sollte das spielen, was einem am meisten, also wenn man jetzt Let's Play Videos machen will, ne, davon reden wir jetzt, oder also irgendwie Gaming Videos. Ich finde, man sollte die Sachen spielen, die einem selbst am meisten Freude bereiten. Also das ist erstmal das Erste, weil wenn man selbst begeistert von etwas ist, dann begeistert man auch die Zuschauer. Also was man auf keinen Fall tun sollte, sich angucken, welche Videos laufen irgendwie auf YouTube besonders gut. Da mache ich jetzt auch was. Also das funktioniert, glaube ich, in so gut wie keinem Falle. Der Antrieb muss, am Ende gibt es da kein wirkliches Rezept, aber ich glaube, der Antrieb sollte wirklich kommen daraus, dass es einem irgendwie Selbstfreude macht und dass man Spaß daran hat, wie soll ich sagen, anderen Leuten zu beteiligen an dem eigenen Spaß. Mhm. Also, dass es sozusagen ein Mehrwert für einen selbst auch ist, diese Spiele zu kommentieren, weil man vielleicht sonst auch bestimmte Dinge gar nicht so machen würde oder sich klar machen würde oder erzählen würde, die Geschichten nicht so rausarbeiten würde. Das ist jetzt sehr aus meiner Perspektive gesprochen. Das ist so ein bisschen auch meine Motivation. Also ich glaube, die beiden Sachen müssten zusammenkommen. Selber Spaß am Spiel haben und Spaß daran haben, mit anderen das teilen zu wollen. Dann sollte man sich konzentrieren, nicht verzetteln. Also das ist, glaube ich, das beobachte ich häufig bei Kanälen, dass sie dann unglaublich viele verschiedene Sachen parallel anfangen, weil es ja auch so ist, dass natürlich mit jedem neuen Spiel, mit jedem neuen Video kommt erstmal wieder kurzfristig neues Interesse und neue Zuschauer. Das lässt dann in der Regel nach und dadurch ist der Reiz hoch, ja, immer was Neues anzufangen. Aber auf Dauer ist das kein nachhaltiges Konzept. Also lieber sich konzentrieren auf ein, zwei Sachen und dann vielleicht überlegen, was ist eigentlich mein besonderer Ansatz? Also gibt es irgendwas, was ich anders mache oder wo ich einen anderen Fokus drauf legen kann als andere so? Oder was ist sozusagen mein Thema, ne? Also das muss jetzt nicht wie bei mir jetzt so Geschichte oder so sein. Kann eine besondere Art und Weise an ein Spiel ranzugehen sein oder ach, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Also das wären vielleicht mal so Tipps. Also so auch vielleicht so eine Nische für sich selber finden, so wie es auch bei Startups, Unternehmen zum Beispiel ist, dass sie gucken, ob sie irgendwo eine Nische für sich finden und so vielleicht auch bei Videos dann eben vielleicht irgendwas ja, finden. Wobei das ist ja schon, wie soll ich sagen, schon wieder gedacht mit dem Hintergedanken, wie soll ich sagen, einen Marktanteil zu bekommen, gewisserweise. Dieser Nischengedanke. Klar, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man jung ist und sieht, da gibt es Leute, die sind gar nicht viel älter als ich und die sind unglaublich erfolgreich auf YouTube. Das möchte ich auch sein. Also bloß am Ende, ich glaube, wenn das die Motivation ist, dann reicht das reicht, glaube ich, auf Dauer nicht. Insofern, klar, wenn man das irgendwie dann irgendwann mal groß es geschafft hat oder so, dann kommen halt solche strategischen Gedanken und solche geschäftlichen Gedanken vielleicht auch hinzu. Aber das ist nie eine gute Motivation, irgendwie anzufangen. Also insofern gar nicht so sehr über YouTube und den Markt und die Nischen nachdenken, sondern wirklich einfach das machen, was einem Spaß macht. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusszitat eigentlich. Denn also ich bin zumindest von meiner Seite aus mit allen Fragen, die mir so im Kopf rumgeschwebt sind die letzten Tage und Wochen, soweit durch und bedanke mich recht herzlich für das schöne Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich denke mal gerade durch die Anzahl der Videos, die du auch veröffentlichst, ist auch deine Zeit nicht unbedingt so großzügig noch vorhanden, dass du an jedem Interview irgendwo teilnehmen kannst. Deswegen weiß ich es wirklich zu schätzen und freue mich schon auf viele weitere Videos auf deinem Kanal. Ja, vielen Dank und danke an die Zuhörer. Tschüss. Genau. Tschüss.